Es gibt natürlich total Sinn, sich auch heute wieder mal mit Peter Kropotkin zu beschäftigen. Viele Sachen, die er eben vorgedacht hat, sind Grundlagen für den kommunistischen Anarchismus. Und wie bei allen so Denkerinnen ist es ja nicht so, dass die quasi einfach eine Theorie erfinden und dann die Welt erklären, sondern vor allem liegt die Stärke oder die Leistung oder sowas, wenn man das so sagen will, darin, dass es halt immer wieder auch Leute gibt, die einfach Stimmung ihrer Zeit und die gesellschaftliche Entwicklung plus auch Wege der Veränderung aufgreifen aus sozialen Bewegungen, da tatsächlich auch Theorie dazu entwickeln und sozusagen es nicht unbedingt jetzt dann diese Leute als einzelne Personen sind, die so genial sind oder sowas in der Art, sondern Leute, die es sich eben zur Aufgabe gemacht haben, ihre Zeit zu beschreiben und auch Theorien zu geben für einen sozialrevolutionären Kampf. Und das ist natürlich ganz das, worum es bei Kropotkin geht, dass er seine Arbeit in den Dienst eben sozialer Bewegung gestellt hat. Also das war vor allem dann die Arbeiterinnenbewegung, wo er den linken Flügel der Arbeiterinnenbewegung als libertären Sozialismus adressiert hat. Also da das Potenzial in seiner Zeit zur Veränderung gesehen hat als größte Bewegung. Kropotkin ist, wie wahrscheinlich die meisten von euch wissen, vor ungefähr 100 Jahren gestorben. Also im Februar vor 100 Jahren, das war dann der Anlass für mich, dass ich mir gesagt habe, okay, dann gehe ich da nochmal ein bisschen rein, wälze nochmal die Bücher von ihm durch, beschäftige mich nochmal mit ihm. Das machen natürlich auch andere Leute. Ich habe das einfach selber aus meinem eigenen Interesse gemacht und da ich sowieso ab und zu eben Veranstaltungen zu anarchistisch-theoretischen Themen gebe, dachte ich, das macht Sinn, das anzubieten. Also freue ich mich natürlich auch über euer Interesse. Alke hat es eben schon gesagt, wenn ihr Fragen habt zwischendurch, dann könnt ihr die entweder ein bisschen zurückhalten oder vielleicht auch schon mal in diesen Chat schreiben, weil wir uns ein bisschen darauf geeinigt haben, dass ich jetzt nicht zu lange rede, sondern versuchen würde, ein bisschen mehr besser auf den Punkt zu kommen. Also eine Stunde Vortrag ungefähr, vielleicht nochmal eine Pause zwischendrin. Und am Ende wäre es natürlich schon schön, wenn wir auch ein bisschen miteinander ins Gespräch kommen, aber das gucken wir dann einfach. Gut, da verabschiedet sich gerade jemand. Ich sag schon mal Ciao an dieser Stelle, schön, dass du da warst. So, Kropotkin ist vor 100 Jahren gestorben und ich finde das jetzt nicht so schlimm, auch ein bisschen in der Geschichte rumzuwühlen und mal zu gucken, was waren da für Leute und zu sagen, ja, das waren vielleicht Leute, die wichtig waren oder mir wichtig sind und die dann halt sozusagen auch so zu würdigen, indem man sich dann nochmal damit beschäftigt. Aber gleichzeitig würde ich auch sagen, selbstverständlich ist das, was Kropotkin vorgedacht hat, auch hochaktuell. Na, wir haben es zum Beispiel in diesem chaotischen oder sehr eigenartigen Jahr, letztes Jahr, mit der Pandemie und all dem, was es mit sich gebracht hat, mit allen Problemen, Schwierigkeiten, aber auch mit dem, was wir halt über die Gesellschaft erfahren haben und auch mit diesem vielleicht starken Gefühl, nicht bei allen, aber bei vielen, dass sich Dinge ändern müssen. Und ich glaube, da ist es so beides, was Kropotkins Denken und auch das von anderen Anarchistinnen interessant macht. Es ist selbstverständlich die Kritik an einem Staat, der eben als die eine Instanz gilt, die jetzt alles managen muss, die Vorgaben macht, die aber auch sozusagen auf das Soziale wirkt, mit Appellen, mit Aufforderungen zu Solidarität oder Distanz und so weiter, weil der Staat eben für sich genommen gar nicht so handlungsfähig ist, wie wir immer denken und wie er selber auch tut, sondern es sind selbstverständlich wir alle als Menschen, die handeln und die in der Herrschaftsordnung auch ein Stück weit gefangen sind oftmals. Und gleichzeitig hat das letzte Jahr auch gezeigt, dass sich schon viele Menschen auch selber organisieren täglich, dass sie zum Beispiel Netzwerke gegenseitiger Hilfe schaffen, dass sie in ihren Nachbarschaften aktiv sind, dass sie überlegen, wie sie Dinge anders organisieren können als staatlich. Gut, wir hier jetzt in Deutschland sind es ja gewöhnt, dass Staat scheinbar immer so alles ganz gut managen kann, aber in anderen Ländern, denken wir an Brasilien oder an Chile, vielleicht auch den Iran, vielleicht auch Länder aus dem afrikanischen Kontinent oder auch den USA. Da ist es viel stärker eine Notwendigkeit, dass Menschen sich auch selber organisieren müssen, weil Staat es tatsächlich auch nicht hinkriegt, so eine Pandemie zu managen effektiv. Und das sind Aspekte der Selbstorganisation, Selbstorganisation von unten vielleicht, die im Anarchismus insgesamt, aber dann eben auch bei Kropotkin ganz stark sind. Und was auch zeigt eben, dass sein Denken da, glaube ich, auch heute eine gewisse Relevanz hat. Aber das können wir dann ja am Ende sehen, was ihr auch dazu denkt. Okay, drüben haben noch Leute was geschrieben, also ich hoffe, ihr versteht mich soweit ganz gut. Wenn nicht, müsstet ihr noch mal intervenieren. Ansonsten mache ich jetzt einfach ein bisschen weiter. Wohlstand für alle habe ich jetzt den Titel dieser Veranstaltung gewählt. Das ist eben ein Ausspruch von Peter Kropotkin aus dem Buch Die Eroberung des Brotes. Und damit ich einen knackigen Titel habe, dachte ich, nehme ich den, weil das eigentlich auch ganz gut zusammenfasst, was Kropotkin jetzt in seinem politischen Denken einfach sozusagen fordert oder was so eine Parole ist, die es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt bringt, wofür jetzt der kommunistische Anarchismus steht. Und ist es aber auch so, dass Kropotkins Denken immer wieder weiter Leute beeinflusst hat. Also zum Beispiel habe ich mich vor einer Weile auch mal intensiver mit David Graeber beschäftigt, der, wie ihr vielleicht auch wisst, letztes Jahr im September gestorben ist. Und bei David Graeber ist es so, dass er entgegen jetzt irgendwelchen Berichten dann im Feuilleton in der Zeit oder so, die ihn halt so verklären und sagen, entweder war er dann doch gar kein Anarchist oder er gehörte eben zu den guten Anarchisten, während die anderen böse sind, dass das eine total falsche Darstellung ist. Also ich habe mich, wie gesagt, intensiver mit David Graeber beschäftigt und man kann ihn auch kritisieren, wie immer natürlich. Aber ich würde ganz klar sagen, dass er wirklich eine moderne, aktualisierte anarchistische Theorie betreibt und das total wichtig ist. Und das sieht man in dem, was er gemacht hat, wie der auch schreibt, was überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und deswegen auch dieses Bild hier, wo er eben in so einem Diskussionsraum sitzt, dann Redebeitrag offensichtlich macht. Vielleicht ist das bei Occupy Wall Street, wo er aktiv war, das weiß ich nicht. Aber sozusagen die Rolle von jemandem und auch anderen, aber zum Beispiel von David Graeber, auch ähnlich einfach ist wie die von Peter Kropotkin. Also eines engagierten Intellektuellen, der eingreift, der auch Theorie macht, nicht um sich zu bestätigen oder irgendwie da Credits zu kriegen, sondern die sozialen Bewegungen wirklich was bringen soll. Also das sieht man zum Beispiel hier an diesem langen Zitat. Ich habe so verschiedene Zitate, die werde ich zum Teil auch überspringen, weil es sonst zu lang wird. Aber das lese ich mal vor. Ja, da schreibt David Graeber in seinem Buch Schulden: Seit Jahrtausenden hat der Kampf zwischen Arm und Reich größtenteils die Form von Konflikten zwischen Gläubigern und Schuldnern angenommen. Von Auseinandersetzungen über das Recht und Unrecht von Zinszahlungen, Schuldknechtschaft, Amnestie, Pfändung, Rückgabe, Beschlagnahmung von Schafen, Beschlagnahme von Weinbergen und dem Verkauf von den Kindern der Schuldner in die Sklaverei. Mit bemerkenswerter Regelmäßigkeit haben Volksaufstände in den letzten 5000 Jahren auf die gleiche Weise begonnen. Mit der rituellen Zerstörung von Schuldaufzeichnungen, Tafeln, Papyri, Hauptbücher, welche Form auch immer sie zu einem bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort angenommen haben mögen. Also eine Vorstellung von Geschichte, der Ausdehnung von Herrschaft. David Graeber macht es eben an diesem Verhältnis der Schuld, die sozusagen als ökonomische Unterdrückung noch über den Kapitalismus hinausgeht, geschichtlich schon davor war. Kapitalismus ist auch eine bestimmte Form von Herrschaft und der moderne Staat, aber Herrschaft selber existiert schon länger. Und da sehen wir, dass das ganz ähnlich schon Kropotkin formuliert hat. Der schreibt hier zum Beispiel: Durch die gesamte Geschichte unserer Kultur ziehen sich zwei Traditionen, zwei entgegengesetzte Strömungen, die römische Tradition und die volkstümliche, die kaiserliche Tradition und die eidgenössische, die autoritäre Tradition und die freiheitliche. Und heute am Vorabend der sozialen Revolution treffen diese zwei Traditionen von neuem aufeinander. Also auch hier sehen wir schon bei Kropotkin angefangen. Er sieht da auch eben sozusagen diese freiheitliche und diese autoritäre Tradition, ne, die der autonomen föderierten Kommunen und die des Staates, der zentralistisch ist und hierarchisch. Da geht es gar nicht nur um den Staat als jetzt die Institution, die Behörde, sondern um Staatlichkeit als ein Prinzip, ne, das Autoritarismus, der Hierarchie, des Zentralismus und gleichzeitig sind aber eben immer auch andere Tendenzen vorhanden, damals wie heute. Jetzt könnte man so sagen, Schwarz-Weiß, Ne, irgendwie Anarchie ist gut und dagegen der böse Staat, Freiheit versus Herrschaft. So ein bisschen ist es so, aber wenn wir später noch mal genauer reinschauen, merken wir, dass es gar nicht so einfach ist, sondern tatsächlich eine anspruchsvolle Weise, auch Geschichte zu denken. David Graeber hat selber auch gesagt, dass sein Lieblingsanarchist Peter Kropotkin ist. Und wie gesagt, in meiner Beschäftigung mit beiden habe ich eben festgestellt, dass er in vielen von seinen Denkweisen einfach da tatsächlich stark von Kropotkin geprägt ist. Und das soll jetzt so ein Beispiel vorweg sein, um eben auch die Bedeutung von den Gedanken von Kropotkin aufzuzeigen, dass die heute auch wichtig sind. So habe ich so ein bisschen klassisch vortragen, da habe ich halt so eine Gliederung gemacht. Da wollte ich noch so ein paar Gedanken vorwegschieben, dann auf die Biografie von Kropotkin eingehen, aber nur kurz, weil ich denke, viele von euch kennen die schon und ich wollte nicht zu lang werden, beziehungsweise könnt ihr das auch noch mal nachlesen. Dann ein paar Aspekte des kommunistischen Anarchismus, auch mehr auf den Punkt und dann noch mal, okay, Kropotkin heute, was bedeutet der? Gut. Ich habe so ein bisschen Heuschnupfen, deswegen muss ich zwischendurch immer trinken und rede vielleicht auch ein bisschen komisch. Also genau, jetzt zu Anfang dachte ich, wenn ich mich mit Kropotkin beschäftige oder euch was erzähle, dann fange ich halt nicht erstmal nur mit dem Leben an, Kropotkin hat dies gemacht, Kropotkin hat das gemacht und so weiter, sondern versuche mich ein bisschen reinzuversetzen, was hat er eigentlich gemacht? Und das war eben so eine Art anarchistische Theorie. Dadurch, dass ich mich viel damit beschäftige, könnte ich auch wiederum viel dazu sagen. Aber an der Stelle vielleicht nur so viel. Es gibt anarchistische Theorien und wir brauchen auch anarchistische Theorien, weil die bestimmte Annahmen haben, bestimmte Möglichkeiten haben, die Welt zu erklären, die uns helfen, die Welt auch zu verändern in eine emanzipatorische Richtung. Das heißt jetzt nicht, dass jetzt alle irgendwie dicke Wälzer irgendwie sich reinziehen müssen oder die ganze Zeit nur in irgendwelchen Lesekreisen rumsitzen und so weiter, dass das jetzt alle machen sollen. Das ist damit überhaupt nicht gesagt. Anarchismus ist selbstverständlich erstmal eine praktische Angelegenheit, eine Sache, die mit unserem eigenen Leben zu tun hat, mit konkreten Dingen und Problemen, die wir sehen. Da fangen wir an, was zu verändern. Ich denke, das ist relativ klar. Aber es braucht eben auch so Momente, wo wir darüber reflektieren. Und dazu kann eben theoretisches Denken helfen. Das müssen auch nicht alle jetzt gleichermaßen machen. Aber das gehört schon ein bisschen dazu. Zumindest, wenn wir den Anspruch haben, tatsächlich auch weiterzukommen. Also nicht nur uns irgendwie durchzuhasseln und nicht nur die ganze Zeit in diesen Alltagskämpfen gefangen zu sein, ob auf der Arbeit, ob feministische Kämpfe oder ökologische oder was ihr auch macht in sozialen Bewegungen. Anti-Ra oder Anti-Repressionssachen, das ist alles wichtig, aber es ist eben auch mir sehr wichtig, diese Sachen zusammenzubringen, diese verschiedenen Kämpfe, die ihr vielleicht, die Menschen in sozialen Bewegungen führen, zusammenzuführen und auf ein gemeinsames Ziel auszurichten, wie wir die Gesellschaft grundsätzlich verändern können. Also da wäre für mich jetzt so ein Punkt, dass Anarchie was Bestimmtes ist. Jetzt kommt ein längeres Zitat, das lese ich nicht vor. Hier geht es darum, dass diese Form von Theorie, und da muss man gar nicht an die Uni gehen oder irgendwas, das ist einfach eine bestimmte Weise zu denken, so. Da muss man, wie gesagt, nicht dafür studieren, aber das ist eben eine Möglichkeit, uns zu positionieren. Vielleicht ist sowas wie Politik zu machen oder sowas in der Art oder eben andere Praktiken, die halt eben nicht nur so ein romantischer Glaube ist, also wie zum Beispiel, oh, es wäre so schön, wenn wir endlich alle in Freiheit leben könnten. Und die soll auch kein ideologisches Dogma sein, wie wir leben in der Gesamtscheiße und das müssen wir alles zerstören zum Beispiel oder die Anarchie an sich ist der Weg oder sowas. Das wäre dann eben ein Dogma. Und das ist beides im Anarchismus, so wie ich das erlebt habe, sehr verbreitet. Ist auch nicht so schlimm. Bisschen Ideologie, bisschen Romantik finde ich persönlich ganz okay. Das gehört total dazu. Aber theoretisches Denken ermöglicht uns eben, die Dinge ein bisschen anders anzugehen, bisschen vielleicht reflektierter. So, Theorie-Praxis hatte ich ja eben schon angedeutet. Das ist, glaube ich, für mich nur eine falsche Entgegensetzung. Also das hängt halt damit zusammen, dass wir in so einer arbeitsteiligen Gesellschaft leben, nach wie vor, ne, wo die einen zum Beispiel halt irgendwie am Schreibtisch sitzen und die anderen halt auf den Bau gehen. Und dann sagt man Theorie, Praxis, so verschiedene Berufszweige. Und ich finde, das ist aber falsch. Ich würde sagen, aus anarchistischer Perspektive können alle Menschen sich auch theoretisch beschäftigen und können sich auch praktisch beschäftigen. Und das ist tatsächlich auch was, was Kropotkin wollte. Der ist dafür eingetreten, dass es so eine integrale Bildung gibt, so hat er das genannt. Also, dass alle Menschen sich intellektuell beschäftigen, sich handwerklich beschäftigen, sich landwirtschaftlich beschäftigen oder eben auch industriell. Dass es einfach verschiedene Beschäftigungsformen für alle Leute gibt und alle daran halt was lernen und sich beteiligen können. Das ist nicht unbedingt die Gesellschaft, in der wir leben, aber ich finde, das ist ein ganz gutes Ideal, wo es aus anarchistischer Perspektive hinzustreben gilt. Und deswegen, wie gesagt, weil ich das ja jetzt auch so ein bisschen mache, muss ich mich auch etwas rechtfertigen. Also anarchistische Theorie ist eben kein Widerspruch in sich. Es ist total okay, aus dem Bauch heraus erstmal ein konkretes Problem zu sehen, zu sagen, das ist scheiße und das will ich verändern. Ich glaube, das ist was sehr anarchistisches. Aber es gibt auch anarchistische Theorien und das sollten wir auch würdigen. Und ich denke auch, dass die eben vielleicht auch wichtig sind, ein bisschen zu kennen. Aber Theorie in dem Sinne bedeutet halt nicht, sich irgendwelche super tollen Worte drauf zu schaffen oder eben so eine Geheimsprache draus zu machen oder irgendwelche sonst wie Bücher zu zitieren, um damit, ja ja, entweder anzugeben oder eben sich zu profilieren, sondern es geht darum, dass Menschen befähigt werden, selber zu denken und selber Dinge zu verstehen, vor allem natürlich auch ihre Lebensrealität, denn nur wenn sie sie selber verstehen, können sie auch anfangen, sie zu verändern. Deswegen geht es darum, sowas Theoriemäßiges allen Menschen zugänglich zu machen. Genau, und dann gibt es so verschiedene Grundbegriffe so einer anarchistischen Theorie. Also hier habe ich mal ein paar hingeschrieben, ne? Pluralität, Kooperation, soziale Singularität. Das bedeutet, dass wir zugleich eben einzelne Leute sind, aber zugleich auch gesellschaftliche Menschen, gesellschaftliche Wesen, also geprägt durch die Gesellschaft, in der wir leben. Und trotzdem individuell, wie kann man das zusammendenken? Freie Vereinbarung, also dass wir nicht Verträge machen, wie bürgerliche Verträge und dann halt die dann entweder durch ein Gericht halt durchboxen können oder die irgendwie sanktionierbar sind, sondern Menschen und Gruppen von Menschen schließen direkt eine Vereinbarung und stellen die auch zur Verhandlung. Selbstorganisation und Selbstverwaltung, das sind selbstverständlich auch wichtige Schlagworte für den Anarchismus. Auch die Vorstellung, wie kann man denn so eine andere Gesellschaft organisieren? Zum Beispiel eben in dieser Föderation dezentraler autonomer Kommunen. Das ist etwas, wo Kropotkin sich viel damit beschäftigt hat, weil er eben sich überlegt hat, im Unterschied zu der Generation vor ihm, zu Bakunin und anderen Leuten, dass es eben nicht nur die Negation sein kann, nicht nur der Kampf gegen diese Gesellschaft, die dann zu der Freiheit führt. Sondern Kropotkin hat gesagt, wir brauchen eben Vorstellungen davon, wo es hingehen kann. Darauf komme ich später nochmal zurück. Und wie das gelingen kann, also für die gesamte Gesellschaft, das ist dann, finde ich, halt so gut in diesem Begriff der sozialen Revolution zusammengefasst. Es ist natürlich wie immer so, dass es auch Anarchistinnen gibt, die das anders sehen und da auf andere Wege setzen. Aber für den anarchistischen Kommunismus gelten diese Sachen schon. Und zumindest das hier, Kooperation, vielleicht auch gegenseitige Hilfe, das kennen bestimmt viele von euch. Auch die freie Vereinbarung, Selbstorganisation, Föderation dezentraler autonomer Kommunen, soziale Revolution, dazu hat Kropotkin schon viel gesagt und geschrieben. Und das zeigt auch, dass er da Ideen entwickelt hat, die bis heute gelten, also die eine gewisse Wahrheit haben, einfach weil sie sich bewährt haben. Hier auf der Folie sind es nur irgendwelche Worte. Aber da drin steckt eben eine ganze Menge Inhalt. Und da fragt gerade jemand, ob der Vortrag aufgezeichnet wird. Ja, der Vortrag wird aufgezeichnet, aber der Vortrag ist eben schon aufgezeichnet, als ich den vor 3 Wochen gemacht habe. Also ich packe den hier drüben mal rein. Da könnt ihr so eine noch ausführlichere Version euch anhören, wenn ihr wollt, auch mit diesen Folien drin. Dann könnt ihr es auch nochmal nachschauen. Dann gibt es, glaube ich, auch so ein paar Merkmale anarchistischer Theorie. Da gehe ich an der Stelle jetzt nicht drauf ein. Aber ich habe mich da, wie gesagt, ein bisschen beschäftigt. Ihr könnt es auch nachlesen auf meinem Blog, der heißt so paradoxa-de. Da habe ich verschiedene Broschüren gemacht. Vielleicht hat die eine oder andere Person von euch da auch schon mal reingeschaut. Und da gibt es eine Broschüre, die könntet ihr auch bei Black Mosquito zum Beispiel bestellen oder da auch kostenlos runterladen. Die heißt Für eine neue anarchistische Theorie. Da habe ich das so versucht, ein bisschen auszuführen. Und meine Gedanken kommen natürlich auch zum Beispiel aus der Beschäftigung wiederum mit Kropotkin und auch anderen Anarchistinnen. Okay, und auch das würde ich jetzt überspringen. Also da habe ich mir noch ein paar Gedanken gemacht, wie sehen denn Theorien aus, die sozialrevolutionäre Bewegungen brauchen. Also soweit würde ich schon tatsächlich gehen. Ne? Theorie, wie gesagt, jetzt nicht als dieses Wissen in Büchern, sondern einfach auch das Wissen aus der Praxis, auch das Wissen um die Geschichte von bestimmten Bewegungen. All das ist Theorie. Soziale Bewegungen sind ja auch nicht immer emanzipatorisch. Es gibt natürlich auch rechtspopulistische soziale Bewegungen. Deswegen sage ich immer emanzipatorische soziale Bewegungen noch dazu, weil wir heute da eben leider so ein bisschen mehr unterscheiden müssen, ne? Also soziale Bewegungen sind nicht per se gut, sondern die Frage ist immer, wo gehen sie hin? Und das ist aber auch ein wichtiges Element im anarchistischen Denken. Nicht zu sagen, dass jetzt an sich jede Form von sozialer Bewegung zum Beispiel gut ist, auch nicht jede Form von Widerstand oder nicht jede Form von Subkultur oder Subversion, auch nicht jede Form von Rebellion ist an sich gut. Anarchistisches Nachdenken beinhaltet immer diese Frage zu stellen, wozu? Ne? Wozu dient die Praxis, die wir machen, die Form, wie wir uns organisieren, was wir anstellen und wie machen wir diese Dinge? Wie machen wir diese Dinge, dass sie auch unseren Zielen entsprechen? Dass wir jetzt schon die Welt auch vorwegnehmen, die Gesellschaft vorwegnehmen, für die wir auch eintreten und kämpfen wollen, auch wenn sie nur in Ansätzen da ist. Das heißt, präfigurative Politik, also so vorausdenkende oder vorwegnehmende Politik, so könnte man das sagen. Auch das wiederum ist etwas, was Kropotkin nicht so genannt hat. Aber was da ein bisschen mit drin steckt. Okay, ich ziehe ein bisschen weiter durch. Wie gesagt, auch den Biografie-Teil werde ich ein bisschen kürzer halten. Und den kennen bestimmt auch schon viele von euch, ne? Also gestorben ist er, wie gesagt, vor knapp 100 Jahren. Geboren dann noch eine ganze Weile vorher, 1842. Also das ist alles schon eine Weile her. Wie wahrscheinlich eben auch wieder viele von euch wissen, Kropotkin kommt aus dem russischen Hochadel, also aus einer ganz privilegierten sozialen Schicht. Und das bedeutet, dass er selber sich als Person in einem ganz großen Widerspruch befunden hat. Einerseits eben dieser krass privilegierten Adelsschicht anzugehören und andererseits eben da rauszudroppen, zu sagen, das ist alles scheiße, ich verlasse das, ich schließe mich in der sozialrevolutionären Bewegung an. Und nehme dafür auch einfach Dinge in Kauf. Also die Dinge, die er in Kauf genommen hat, die waren dann zum Beispiel, als er mit 30 inhaftiert wurde, weil er Bevölkerung, also einfache Leute eben gebildet hat tatsächlich, also wahrscheinlich auch so Vorträge gehalten hat, Schriften verbreitet hat in so einer Gruppe, da in diesem Tschaikowski-Kreis. Und da war er 2 Jahre ungefähr inhaftiert in Petersburg. Dann flieht er in die Schweiz, wie damals so viele Leute, ne? Viele Anarchisten auch, wo er auch vorher schon mal auf einer Reise war und knüpft da an Kontakte an, die er vorher geschlossen hat. Und die helfen ihm dann in der anarchistischen Bewegung, die es gibt, aktiv zu sein. Genau, da spielen da verschiedene andere Leute eine Rolle. Aber da startet er dann sozusagen so ein bisschen durch und widmet sich zumindest für so eine Phase von 10 Jahren ganz ausgiebig der anarchistischen Bewegung. Und das macht er vor allem, indem er Vorträge hält, indem er auch ganz viele Artikel schreibt für die anarchistischen Zeitungen, die es damals gibt, mit eben diesem Privileg, mit der Bildung, die er im Hintergrund hat und mit dem, was er gesehen hat. Genau. Dann macht Kropotkin auch so verschiedene Phasen durch, wie alle Menschen. Also es gibt da auch eine Phase hier 1881 zum Beispiel, wo so die Propaganda der Tat sehr groß ist, ne? Also wo eben Bewegungen sich sehr an der Defensive gefühlt haben, zum Teil, weil die Repression ganz stark wurde von Staaten. Und da gab es unterschiedliche Antworten, aber für die Anarchistin war das zunächst eben dann Propaganda der Tat, also auch Gewaltakte und sowas auszuüben. Davon distanziert sich Kropotkin später wieder und schlägt eher einen anderen Weg ein, sagt, dass das, was er zumindest sagt, dass das eben nicht wirklich so hilfreich ist, um eine große Bewegung aufzubauen. Und das ist eben schon sein Ziel. Also er ist da schon einer der Anarchisten, die sich eben auf eine Menge von Leuten bezieht, die Veränderungen bringen soll. Aber auch in Frankreich war er dann zwischendurch nochmal inhaftiert. Und zwar wahrscheinlich, weil er eingereist ist und da gab es einen Bergarbeiterstreik. Und dann haben da Leute auch mit so ein bisschen Dynamit hantiert und so weiter. Und dafür wurde er dann quasi stellvertretend als schon sehr prominente Figur verhaftet, war eben fast 4 Jahre da in der Haft bei Lyon und ist nur auf internationalen Druck freigekommen. Und diese Hafterfahrung und weil sein Bruder stirbt und weil er auch über diese Geschehnisse sehr viel reflektiert, führen dann bei Kropotkin dazu, dass er sich doch eher wieder so ein bisschen rausnimmt, so ein bisschen zurückzieht. Aber er bleibt eben dieser ganzen anarchistischen Bewegung treu und auch weiter in Kontakt. Er schreibt weiter und das ist dann quasi so die lange Phase, wo dann einfach ganz verschiedene Werke von ihm entstehen. Und dann lebt er hauptsächlich in London. Am Ende kehrt er nach Russland zurück, nachdem er eben fast 40 Jahre quasi nicht in sein Herkunftsland dort sein konnte, weil er verfolgt wurde, lebt noch 4 Jahre da, unterhält sich mit Lenin und stirbt dann relativ in relativer Armut, aber trotzdem auch sehr bekannt und sehr berühmt. Also er stirbt und kritisiert aber auch noch die Entwicklung, die die russische Revolution da nimmt. Ich denke, das kennen viele von euch. Kropotkin, ne, ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, ist natürlich nicht der eine, vor allem nicht der eine Typ, der Denkertyp, der jetzt die Welt erklärt und alles kann. Nein, er hatte natürlich auch Freunde. Das waren zum Beispiel diese hier, Élisée Reclus, James Guillaume, Paul Brousse. Wahrscheinlich natürlich sicherlich auch noch viele mehr Leute, aber Reclus, das war so ein bisschen, der war so 10 Jahre älter oder 12, ne? Ich glaube, der war so ein bisschen so eben dieses geistige Vorbild, glaube ich, für Kropotkin und auch von der Ausbildung her Geograf. Also ich glaube, der war da so ein bisschen so ein Vorbild, wo er viel so theoretisch mit dem gearbeitet hat. James Guillaume, der hat, glaube ich, ganz viel sozusagen tatsächlich politisch in der ersten Internationalen gemacht, also in den sozialistischen Bewegungen seiner Zeit. Und auf diese Weise hatte Kropotkin dann Zugang auch zu diesen sehr politischen, also zu den internationalen politischen Sachen nochmal stärker. Und Paul Brousse, der hat so zwei Zeitungen rausgegeben, bei denen Kropotkin geschrieben hat und wo er sich sicherlich dann auch entwickelt hat. Gut, da kommt schon das Problem auf, was wir dann im Anschluss vielleicht auch nochmal ansprechen oder diskutieren können. Das ist natürlich hier, wie ihr seht, einfach auch wieder mal so ein ziemlicher Typenverein. Das ist so eine Problematik, die ist noch so ein bisschen Kropotkin auch nachhinkt, ne? Also ich würde auf keinen Fall sagen, dass Kropotkin Antifeminist war, aber man muss eben sagen, er hat sich nicht direkt mit feministischen Themen beschäftigt. Da kommen wir aber dann vielleicht nochmal drauf. So, also das war es im Wesentlichen, ne? Seine Hafterfahrung, dass er eben in verschiedenen Zeitungen geschrieben hat, dass er eben eine 10 Jahre zumindest sehr aktiv an der anarchistischen Bewegung sich dann zurückgezogen hat und dann aber sich gefragt hat, okay, was kann ich jetzt wirklich auch bringen für die soziale Revolution? Und für ihn war das eben seine intellektuelle Arbeit, also Schriften zu machen, Texte zu machen, die normale Leute verstehen können. Und die, also in Form von so Pamphleten, von so Broschüren quasi, wurden auch sehr weit verbreitet, ne, auch übersetzt und dann ganz viel gelesen, auch sicherlich viel von einfachen ArbeiterInnen. Hier noch so ein Beispiel dafür, dass Kropotkin sich aber eben auch tatsächlich dann eingebracht hat. Also, ne, das sind so Vorträge, also da sieht man da so Plakate von ihm und ich finde das ganz witzig, wenn ihr mal hinguckt. Hier in der Mitte zum Beispiel, da steht das Lecture und darunter steht so Prince Kropotkin Working Lads Institute, also da findet es statt, ne, in so Versammlungshallen, da haben die sich dann halt getroffen, also viel in England da in dieser Zeit. Aber ich fand das ganz interessant, dass er mit diesem Prinz-Ding halt auch spielt und auch mit seinem Haftaufenthalt. Das hat ihm halt beides einen Fame gegeben. Und das fand ich irgendwie ganz witzig, dass es aber sozusagen auch so vermarktet wird. Also da ist so irgendwie dieser Ex-Adlige, der halt verfolgt wird in Russland, der halt Wissenschaftler ist, auch ein anerkannter Wissenschaftler und irgendwie wie also ein Prinz. Und jetzt ist er aber bei diesen Anarchistinnen, was macht der da? Also ich denke, die haben das schon extra so hingeschrieben, um halt Leute auch anzuziehen, um auch zeigen zu können, hey, wir haben Leute, die für uns sprechen können, die gute Gedanken haben und die Leute ansprechen können. Also insofern glaube ich, hat er seine Rolle da einfach sehr klar gesehen und eben auch versucht zu nutzen. So, und trotzdem war dann zumindest so in seiner zweiten Lebenshälfte wahrscheinlich so viel der Alltag so. Also er sitzt dann halt bei sich am Schreibtisch, schreibt so seine Sachen und seine Frau Sophia, naja, macht dann schon irgendwie hauptsächlich den Haushalt. Das kann man an der Stelle wahrscheinlich eben auch nochmal dazu sagen. Aber in dieser Zeit eben arbeitet er viel von seinen Schriften, auf die ich dann jetzt dann noch zu sprechen komme. Kropotkin war eben, wie gesagt, Wissenschaftler. Was ihn halt auszeichnet, ist, dass er da wirklich eine starke Faszination hat fürs Wissenschaftliche. Aber er hat es eben nicht für sich gemacht, nicht um irgendwie einen akademischen Titel vor allem anzustreben, sondern seine Frage war immer, wie kann eben das, was ich kann, mein Denken, wie kann das dazu nützlich sein, normalen Leuten Handwerkszeug an die Hand zu geben, dass sie ihre Lebenssituation verstehen und dass sie auch in den Ideen entwickeln können, wie die Dinge anders werden können. Und da war er schon so true, also das hat er so, würde ich sagen, einfach auch so durchgezogen. Also er hat die Konsequenzen in Kauf genommen, bis halt hin zu den Knastaufenthalten, die natürlich nie ein Spaß sind. Also Fame hin oder her, sondern das war natürlich auch einfach eine scheiß Zeit für ihn. Ich überspringe das ein bisschen, ihr könnt das auch alles nochmal nachlesen. Also Kropotkin, wenn ich jetzt dann auch, da, oder vor längerer Zeit, wo ich auch seine Biografie angeguckt habe, ist für mich schon viel auch dieser liebe ältere Opi, wie ihr den hier auf dem Bild seht. Also so ein bisschen verschmitzt guckt er. Ich glaube, er konnte auch ganz schön biestig sein, wenn es jetzt um so Rechthaberei-Sachen anging. Das ist ja oft so bei Leuten, die sich intensiv mit Themen beschäftigen, dass sie dann auch manchmal ein bisschen rechthaberisch sind. Aber natürlich auch, weil es ihm um Dinge ging, weil ihm Dinge wichtig waren. Und deswegen finde ich das Bild hier schon auch treffend. Also mit meinem Hintergrundwissen glaube ich, das trifft es ganz gut. Und dann gibt es noch so eine Seitengeschichte, die eigentlich ganz witzig war. Nämlich die, dass sich Kropotkin so scherzhaft mit dem heiligen Nikolaus identifiziert haben soll. Der hat so ziemlich lang vorher gelebt, nämlich schon so im 3. Jahrhundert, so in der Gegend, wo es heute die Türkei ist. Aber er hat das versucht so zu rekonstruieren von dieser wirklichen Figur, dieses Nikolaus von Myra, hat er versucht zu rekonstruieren, einen Stammbaum. Das war ein bisschen scherzhaft. Einfach deswegen, weil sein Kumpel Elisée Reclus zu ihm gesagt hat, hey Kropotkin, du siehst doch aus wie der Nikolaus. Und Kropotkin hat gesagt, ja stimmt, in kapitalistischen Ländern, wie zum Beispiel in England im 18. Jahrhundert, gab es dann halt so Romane, die quasi diese Nikolaus-Figur wieder remobilisiert haben. Also vorher war es immer tatsächlich dieser orthodoxe Heilige. Dann gab es halt so Romane, die halt gesagt, also diese Geschichten gesponnen haben, diese Weihnachtsgeschichten. Das gab es in der Form vorher nicht. Und Kropotkin fragt sich halt, na, warum ist denn das in so einem ultrakapitalistischen Land und auch in so einem liberalen Land, wie jetzt meinetwegen England, warum kommen denn dann jetzt plötzlich diese Geschichten auf? Und er hat halt gesagt, dass sozusagen im staatlichen Kapitalismus, da können halt die Leute einmal im Jahr zu Weihnachten sich eben dieser Illusion hingeben, dass sie halt sich gegenseitig vergeben und beschenken und dass eben so dieser Tausch keine Rolle spielt, im Gegensatz zum Alltag. Aber im kommunistischen Anarchismus ist quasi in dem Sinne jeden Tag Weihnachten, weil wenn wir uns die Produktionsmittel aneignen und alle nach ihren Fähigkeiten produzieren, alle nach ihren Bedürfnissen konsumieren können, dann ist diese ganze Vorstellung, dass man sich beschenken muss, eigentlich völlig absurd. Dann braucht es nicht diesen einen Tag, an dem das ist. Und das ist sozusagen so eine, finde ich, ganz neckische Side-Story. Was man auf jeden Fall gefunden hat, war, dass eben Kropotkin am Rand von einem so einen Roman das geschrieben hat, Infiltrate the Stores and Give Away the Toys. Also das hat er da hingeschrieben und ich glaube, das macht ihn mir auch sympathisch, weil er da doch auch so eine neckische Art hat und auch die Frage gestellt hat, wie kann man aus der Kultur, in der man heute lebt, Dinge rausfiltern, die eigentlich auf das verweisen, was kommt. Also eben eine Gesellschaft, wo es keine kapitalistische Produktion oder Tausch gibt, sondern eben eine andere Form, eine anarcho-kommunistische Form des Austauschs und der Beziehungen. Und jetzt manchmal in Zeitungen, also zum Beispiel zu seinem Todestag oder auch zum 90. oder 80. Todestag, weil er eben dann doch so eine bekannte Figur war, schreibt dann halt irgendjemand in der Zeitung was, entweder in der Taz oder Zeit oder auch in der Faz, kommt dann halt mal irgendjemand, der sagt so, ja, okay, ich mache jetzt hier mal so einen Artikel. Und die hegen ihn dann halt ein, so ähnlich wie das, wie ich anfangs auch bei Graeber gesagt habe. Die sagen dann halt, ja, Kropotkin war halt so der Denker, irgendwie, der war so der gute, ältere Typ dahinter sozusagen, aber er war ja niemand von den gewalttätigen, bösen Anarchisten oder sowas in der Art. Und das stimmt natürlich nicht. Das ist ein verzerrtes Bild, weil Kropotkin einfach ganz klar im Grunde genommen sein ganzes Leben lang halt dieser Sache eben der sozialen Revolution gewidmet hat. Und das zieht sich durch sein gesamtes Denken hindurch. Und da will er nicht jetzt immer auf irgendeine Vermittlung setzen, sondern er zielt ganz klar darauf ab, die bestehende Gesellschaft eben abzuschaffen, letztendlich zu überwinden. Aber überwinden wie? Das ist eben die Frage. Während eben frühere Generationen von Anarchistinnen dann ganz stark auf diese Negation gesetzt haben, ne, zu sagen, wir müssen halt das, was da ist, vor allem bekämpfen, dann wird die Freiheit schon irgendwie kommen. Sagt Kropotkin halt, nee, so einfach ist es nicht. Wir brauchen eine Vorstellung davon, wo wir denn hinkommen wollen. Also auch aus strategischen Gründen, um Leute dafür begeistern zu können. Denn diese Frage, ja, was wollt ihr denn eigentlich, das ist halt tatsächlich eine berechtigte Frage. Und deswegen hat sich über diese Themen, also Kropotkin genau diese Themen Gedanken gemacht. An der Stelle werde ich jetzt eben nochmal so einen Überblick über sein Werk geben. Das werde ich auch so ein bisschen recht schnell, glaube ich, runterrattern. Also guckt euch die Folien meinetwegen später nochmal an mit den Zitaten, wenn ihr Bock habt. Ich lese die jetzt nicht alle vor, weil das zu viel ist. Ihr müsst es auch nicht alles behalten, sondern mir geht es einfach darum, so eine Art Überblick über sein gesamtes Werk zu schaffen, dass man so einen gesamten Eindruck von ihm hat. Und wenn euch das interessiert, dann könnt ihr selbstverständlich da auch im Detail nochmal genauer reinschauen. Und das würde ich euch natürlich auch sehr empfehlen. Und das habe ich dann relativ sozusagen klassisch gemacht. Dann habe ich erstmal einfach aufgelistet, was hat er jetzt alles geschrieben. Also das waren die Bücher, die ich gefunden habe. Ein paar von denen, also zum Beispiel Worte des Rebellen, Eroberung des Brotes, das sind eigentlich so Zusammenfassungen von einzelnen Aufsätzen und Schriften, die er geschrieben hat. Auch gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt ist eigentlich quasi so eine Reihe, die erst als einzelne Schriften publiziert wurde und dann später als Buch zusammengefasst wurde. Also das ist eben die Liste. Und ich kannte schon einige, aber dann tatsächlich ein paar auch nicht. Also zum Beispiel schrieb er auch über russische und französische Gefängnisse und schreibt es auch unmittelbar dann nach seiner Haft in Lyon, macht er halt ein Buch über Gefängnisse, auch mit einer ersten recht umfassenden Gefängniskritik. Das würde ich jetzt mal rauslassen und auch seine Memoiren, seine Biografie, dazu habe ich ja auch schon was gesagt. Oder eben auch ein Buch über russische Literatur und ja, ich würde sagen, utopische Momente da, das würde ich jetzt rauslassen. Aber auf die anderen gehe ich eben so ganz kurz, versuche ich darauf einzugehen. Worte eines Rebellen ist, wie gesagt, so eine Aufsatzsammlung von ihm. Ja, das erste Mal da rausgekommen, 85 als Zusammenfassung. Also vorher waren es eben einzelne Traktate. Und das ist ganz interessant. Die haben das Buch nämlich rausgebracht, als er noch im Knast war, da, wie gesagt, in Lyon. Und ich glaube, die haben das auch rausgebracht, um halt ihm noch bekannter zu machen, um auf diesen Fall seiner politischen Gefangenschaft letztendlich aufmerksam zu machen und halt Leuten zu zeigen, hey, dafür steht dieser Mensch, der da im Gefängnis ist. Das sind seine Gedanken. Und jetzt könnt ihr euch selber eine Meinung dazu bilden, ob ihr das gut oder schlecht findet. Also das ist der Kontext, in dem Worte eines Rebellen entsteht. Und das ist so seine erstes Buch quasi und auch so eine sehr kämpferische, beißende Schrift, wo er auch mal durchaus sehr polemisch wird und auch mal einen sehr agitatorischen Stil fährt, was ich persönlich auch ganz sympathisch finde. Und die These da drin ist, wir leben am Vorabend einer unvermeidlichen Revolution, aber damit es eben eine soziale Revolution wird, eine Revolution im Sinne der Anarchistinnen, die emanzipatorisch ist, wo nicht nur eine Herrschaftsordnung die andere ersetzt, sondern eine sozusagen wirkliche Selbstorganisation der Menschen möglich wird. Dafür müssen wir eben diese Revolution in unsere Richtung pushen. Und das bedeutet einerseits eben die bürgerliche Demokratie und den kapitalistischen Staat zu kritisieren, aber genauso auch eben den Staatssozialismus, der genauso auf Zentralisierung setzt, der genauso darauf setzt, Menschen anzuführen und eigentlich das staatliche Prinzip sogar noch verstärken will. Da sammelt er verschiedene Zeitungsbegriffe und arbeitet eben trotzdem auch schon theoretisch. Also er versucht eben Grundbegriffe des Anarchismus aufzuschreiben, die auch schon andere Leute gedacht haben. Aber er schreibt die da halt nochmal auf. Ganz interessant fand ich auch, dass das Buch erst sehr spät, ich glaube 1919 oder so, dann eben von Pierre Ramy übersetzt wird auf Deutsch. Also Pierre Ramy, ein Österreicher, übersetzt es auf Deutsch. Und da schreibt er dann nochmal ein Vorwort oder zwei Vorwörter nochmal für die italienische Ausgabe und reflektiert darüber, warum eben diese große Revolution, warum die dann doch nicht so gekommen ist zur Jahrhundertwende, wie er gedacht hat. Und das Interessante ist, dass er sagt, ja, okay, die Revolution kam nicht so, wie er es halt sozusagen, wie sein Gefühl war in dieser Zeit, wie er gedacht hat, dass es einfach eine Notwendigkeit ist. Aber das hat eben auch bestimmte Gründe, ne? Die Arbeiter werden befriedet, es gibt einen relativen Wohlstand, der basiert aber eben auf der Ausbeutung von Kolonien, auf Imperialismus. Die Sozialdemokratie pusht die Bewegung halt in die Ordnung rein, anstatt eben eine autonome Macht gegen sie zu bleiben. Und noch andere Entwicklungen, die dazu geführt haben, dass es eben auch nicht dieselbe Situation ist. Und in diesem Nachdenken darüber hält er trotzdem daran fest, dass es eine grundsätzliche Veränderung braucht. Und das habe ich euch jetzt erzählt, weil ich es halt interessant fand, dass er auch über seine eigenen Gedanken wieder neu drüber nachdenkt, ob die Gültigkeit haben oder was sich verändert hat. Also er hält eben nicht ganz dogmatisch daran fest, sondern versucht sich wirklich die Frage zu stellen, ja, wie sieht die Gesellschaft aus? Was ist denn jetzt eine sinnvolle Veränderungsmöglichkeit? Ja, also hier vielleicht dieses kurze Zitat: Der Staat, die Organisation, in der man die allgemeine Besorgung sämtlicher Angelegenheiten aller Menschen in die Hände einiger Menschen lässt, diese Form menschlicher Organisation hat sich überlebt. Die Menschheit arbeitet sich bereits neue Formen der Vereinigung aus. Also das ist seine absolute Grundannahme. Der Staat und das staatliche Prinzip vor allem ist eigentlich überlebt. Es blockiert tatsächlich den sozialen Fortschritt. Und damit der soziale Fortschritt eben durchbrechen kann, damit Menschen halt mit den Mitteln, die sie haben, freiheitlich leben können. Dazu gilt es eben auch, eine Opposition, eine ganz klare zum Staat eben einzunehmen. Und er ist nicht notwendig, auch das eben zu sagen, ist schon erstmal eine Desillusionierung von Leuten, die halt immer die Frage stellen, ja okay, aber wie denn sonst? Das finde ich eigentlich ziemlich plausibel. Dann zu meinem, also mein persönliches Lieblingsbuch von ihm, Die Eroberung des Brotes. Erstmal guter Titel. Da kommt eben auch dieses Zitat Wohlstand für alle her, was der Aufhänger für den Vortrag ist. Das ist so ähnlich, also nicht das gleiche, aber es ist so ähnlich wie das Kapital von Karl Marx. Aber Kropotkin analysiert eben nicht nur die kapitalistische Ökonomie, um sie zu kritisieren. Das hat in gewisser Weise Marx ja auch schon vor ihm gemacht. Sondern er versucht, Umrisse zu skizzieren, wie denn eine anarchistisch-kommunistische Gesellschaft aussehen kann. In der Kritik des Bestehenden, aber auch über sie hinauszudenken, nämlich mit der Frage, was brauchen Menschen, was können Menschen und wie können wir aber heute tatsächlich auch produzieren und anders leben. Und da setzt er sich ähnlich wie Marx auch so viel mit Zahlen auseinander, welche Leute produzieren wie viel und bla bla bla und rechnet das so ein bisschen haarklein durch und kommt eben dabei heraus, dass er sagt, jeder Haushalt von 5 Personen, also das ist so ein bisschen pärchenmäßig und 3 Kinder gedacht halt, ne, ob jetzt Mann oder Frau arbeiten, aber eine Person pro Haushalt, da würde es ausreichen, wenn die 5 Stunden pro Tag arbeitet und wenn allem. Wenn von einem Haushalt jede Person 5 Stunden gesellschaftlich notwendige Arbeit macht, dann wäre das schon die Ausgangsbasis für alle tatsächlichen Wohlstand zu schaffen. Also eine Absicherung, Kleidung, Wohnung, Essen, was man halt braucht, aber auch darüber hinaus aber auch eben darüber hinaus noch andere Dinge, die Menschen halt brauchen, um sich das Leben angenehm zu gestalten. Und das sollte auch heute unser absolutes Ziel sein. Wir sollten davon überzeugt sein, dass die Arbeitszeit auf jeden Fall reduzierbar ist und reduziert werden muss und dass es völliges Unding ist, dass wir diese 40-Stunden-Woche teilweise immer noch als das Standardmodell haben, was heute überhaupt nicht mehr den Lebensrealitäten von Leuten entspricht. Also ja, den Lebensrealitäten, dass sie so viel arbeiten müssen, aber nicht dem, was diese Gesellschaft Menschen gewährleisten könnte und wie die Arbeit aufgestellt ist. Es bezieht sich auch nicht überall nur auf Arbeit, es geht auch um Produktionsform. Genau. Und eine wichtige Grundannahme ist aber, dass eben diese anarchistischen, das so ein bisschen im politischen, wie wir uns in der Kommune, in der Nachbarschaft oder so zum Beispiel organisieren können, und die kommunistischen Beziehungen, also aufs Ökonomische bezogen, dass die schon da sind, ne? Es wird eben nicht dieser Knall kommen und dann ist die andere Gesellschaft da, sondern diese anderen Verhältnisse sind untergründig auch da. Auch wenn staatliche Prinzipien, kapitalistische Prinzipien dominieren, ist das andere schon da. Und nicht nur so als so ein utopischer Aufschein, es könnte auch irgendwie anders sein, sondern es ist das, wie Menschen tatsächlich auch heute leben. In ganz normalen, im Plattenbauviertel, ganz normal, wie sich Leute da halt helfen irgendwie, dass man halt im besten Fall für die ältere Frau unten mal einkaufen geht, die nimmt dann vielleicht irgendwie mal 2 Stunden am Nachmittag die Kinder. Menschen helfen sich gegenseitig, geben sich Tipps oder irgendwie, wie sie durchs Leben kommen, schieben Kohle hin und her, was weiß ich. Das sind alles Formen oder Ansatzpunkte von solidarischen Beziehungen, die da sind. So, ne? Das bedeutet nicht, dass alle Menschen nur gut sind, sondern unsere Perspektive darauf zu verschieben, was auch da ist. Und das ist ein wichtiger Punkt, der auch anarchistisches Denken auszeichnet. Eben nicht die Utopie und dann wird alles gut oder irgendwie wird es ganz, ganz anders sein, sondern Dinge sind auch einfach schon da, die wir in Zukunft brauchen. Und gerade deswegen soll die Gesellschaft grundsätzlich anders werden. Soll es eine grundlegende Reorganisation der Gesellschaft geben, damit wir alle in Wohlstand leben können. Was Kropotkins Meinung nach absolut möglich ist, das führt er dann aus, warum das so ist. So, und dann widmet er sich aber die Geschichte, das habe ich auch erst später festgestellt, interessanterweise kommt das dann 1893 raus, also tatsächlich genau 100 Jahre nach der Französischen Revolution macht er so ein Buch über die Französische Revolution, also eigentlich auch sozusagen zeitlich clever platziert. Und da macht er auch was Besonderes, nämlich er macht eine Geschichtsschreibung von unten. Und er sagt, eine wirkliche, also eine soziale Revolution im anarchistischen Sinne, die darf eben nicht dem Vorbild der Französischen Revolution folgen, sondern die Gesellschaft muss grundsätzlich umstrukturiert werden. Die gesellschaftlichen Verhältnisse, unsere Beziehungen, die müssen grundsätzlich umstrukturiert werden und zwar nicht durch irgendwie Avantgarde-Parteien, sondern durch eigenmächtiges Handeln von den Leuten selbst, der Bevölkerung, dem Volk, schreibt er auch manchmal, aber unter Volk wird jetzt nicht irgendwie so ein komisches, homogenes Konstrukt oder so gefasst, sondern einfach ganz verschiedene Leute. Das ist eben eine Frage eben sozialer Klasse. Wobei Kropotkin auch den Begriff des Proletariats verwendet oder eben der Arbeiterinnenklasse. Das vermischt sich in der Zeit so ein bisschen aus verschiedenen Gründen. Und Kropotkin sagt, die Geschichtsschreibung über die Französische Revolution, die sieht immer so aus. Da kamen dann halt vielleicht irgendwie die Jakobiner oder andere Gruppen, die haben dann die Revolution gemacht und dann hatten sie Parlament und dann irgendwie Flügelkämpfe und am Ende dann die Republik oder sowas in der Art. Und Kropotkin sagt mehr oder weniger, das ist alles nur die Oberfläche. Dass die Revolution kam, dazu sind einerseits ganz viele gesellschaftliche und ökonomische Gründe verantwortlich. Also Hungersnöte, der Absolutismus und so weiter und was das alles mit Menschen macht, das dürfen wir nicht vergessen, dass eben nicht ein paar Leute sagen, so, jetzt machen wir Revolution, dann kommt es so, sondern das hat natürlich Gründe in der Gesellschaft. Und es ist aber nicht dieses eine Event oder diese Phase von 3, 4, 5 Jahren, wo die Revolution an sich stattfindet, sondern das ist nur so der Peak. Was eigentlich darunter liegt, sind ganz viele Kämpfe. Autonome Kämpfe von sozialen Bewegungen, die schon lange vorher stattfinden, jahrelang vorher oder sogar jahrzehntelang vorher. Also zum Beispiel heute die feministischen Kämpfe in Mexiko, in Chile, vielleicht sagt es euch einigen was, Die haben ja wirklich eine ganz krasse Dynamik oder eine ganz krasse Macht tatsächlich auch, ne? Was eine total wichtige Sache ist, weil sie halt wirklich sehr herrschaftskritisch ist und in vielerlei Hinsichten sehr anarchistisch ist. Aber die fällt eben nicht vom Himmel, so eine Bewegung, sondern die beruht auf wirklich jahrzehntelangen Kämpfen, zum Beispiel von FLTI-Personen, die sich organisiert haben, auch Generationen vorher schon. Und wenn sowas dann bei uns mal ankommt, hier in den Medien, dass da so ein Kampf ist, wenn es überhaupt abgebildet wird, dann ist es das Ergebnis schon ganz langer Organisierung, was sich dann aber eben nicht mehr ignorieren lässt und deswegen eben auch mal in den Medien vorkommt, in den offiziellen. Also das sollten wir uns bewusst machen. Auch diese scheinbar kleinen Sachen, auch so direkte Aktionen spielen eine ganz große Rolle, Kropotkins Meinung nach, um revolutionäre Stimmung anzufachen. Direkte Aktion, um den Leuten zu zeigen, wie es anders gehen kann, auch um Herrschaft als verletzbar eben aufzuzeigen, sie anzugreifen, auch im Kleinen sozusagen. Und selbstverständlich auch Bildung. Also, ne, dass Menschen Zugänge haben zu bestimmter Bildung, dass es halt so irgendwie Broschüren gibt, Vorträge gibt für normale Leute, in Anführungsstrichen, ist ein ganz wichtiger Faktor, dass sie dann auch eine große Umwälzung eben machen können, sich organisieren können und dass sie dann auch nicht von irgendwelchen Avantgardenparteien, von irgendwelchen sozialistischen Parteien angeführt werden, sondern das als autonome Bewegungen schaffen, die Gesellschaft grundsätzlich zu verändern. Und danach geht es ja auch weiter, nach so einer revolutionären Umwälzung. Da wird es ja eigentlich spannend, wie weit sozusagen das in eine emanzipatorische Richtung dann getrieben werden kann. Und auch das ist sehr wichtig. Also Kropotkin versucht, eine Geschichtsschreibung des Volkes zu machen und diese Geschichtsschreibung widerspricht eben der Geschichtsschreibung der herrschenden Klasse, auf die sich auch ganz viele andere Sozialistinnen aber bezogen haben. Dann beschäftigt sich Kropotkin auch mit so einem Lebensthema von ihm weiter mit Wissenschaft und Anarchismus. Und was er machen will, ist so ein bisschen analog zu Karl Marx, der einen wissenschaftlichen Sozialismus beschreiben wollte, ist, dass Kropotkin einen wissenschaftlichen Anarchismus eben beschreiben wollte. Und das hat auch, würde ich heute sagen, viele eben problematische Aspekte, weil für mich eben Anarchismus nicht irgendwie eine wissenschaftliche Welterklärung ist und auch nicht aus der Wissenschaft abgeleitet werden kann, sondern für mich ist es eine politische Position, es ist eine ethische Position. Die Frage nicht nur, wie können Menschen leben oder wie sollten Menschen leben unter den Bedingungen, die wir heute haben, sondern auch, genau, was ist aus einem bestimmten ethischen Standpunkt der Gleichheit und Freiheit und Solidarität von Menschen, was ist da möglich und wieso sollte es deswegen woanders hingehen? Aber das ist eben Kropotkins Ansatz, den Anarchismus als Bewegung wissenschaftlich zu unterfüttern. Und genau, deswegen ist er ein anarchistischer Theoretiker. Das ist natürlich eine Wechselbeziehung. Nicht er gibt jetzt nur der anarchistischen Bewegung Theorie, sondern seine Vorstellung entnimmt er ja auch diesen Sachen, die geschehen, Zeitungsberichten und den Erzählungen von anderen Leuten und baut ihnen bei sich ein. Und will aber auch klar machen, ne, deswegen sagt er es auch selber hier, Anarchismus ist nicht irgendwie ein philosophisches System, wie Menschen könnten hypothetisch irgendwie in Freiheit leben oder sowas in Art, sondern natürlich ist für ihn klar, Anarchismus ist eine soziale Bewegung. Aber es braucht eben weiteres Nachdenken darüber. Und genau, wie gesagt, seine Vorstellung vom Humanismus, Rationalität oder von Naturgesetzen, das würde ich persönlich heute auch kritisieren. Aber es spricht eben für ihn, hat viel mit Kropotkin zu tun und ist auch erstmal ein interessanter Ansatzpunkt. Dann macht er auch eine Staatstheorie. Ne? Da heißt es halt ganz oft, oder ist so ein Vorwurf, dass Anarchisten nicht eine ausgebaute Staatstheorie haben. Und das stimmt zu Teilen auch, ne? Weil es eben ganz oft ein Gefühl ist, warum Leute Anarchisten werden. Ne? Wir sehen Hierarchien, wir sehen Herrschaft, wir sehen Scheiße, die passiert, die wollen wir bekämpfen und überwinden. Das ist was Konkretes. Und so geht es Leuten, die sich als Anarchistin verstehen, auch ganz oft mit dem Staat. Deswegen wird da nicht so viel dran rumtheoretisiert, weil Dinge auch ja klar sind. Polizei erscheint eben als repressiv sozusagen. Was soll man da noch groß rumdenken? Also zumindest, wenn man von Polizeigewalt zum Beispiel betroffen ist. Da würde ich nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Also im Kropotkin macht hier zumindest ein paar Grundbegriffe anarchistischer Staatstheorie klar, auch wenn man das mit seinen anderen Werken dann zusammenliest. sind da auf jeden Fall ein paar Sachen da, wo ich sagen würde, die sind sehr plausibel. Ein paar, die auch so ähnlich wie im Marxismus sind, ein paar, die aber eben auch anders sind. Also zum Beispiel die Annahmen, dass es nicht den modernen Staat und den Kapitalismus braucht, um einen sozialen Fortschritt zu erzeugen. Also das ist nicht das, was zwangsläufig hat kommen müssen, damit wir dann woanders hinkommen, sondern es geht darum, anarchistische Beziehungen parallel zum Staat aufzubauen. Und ihn deswegen erstmal als Herrschaftsinstitution zu beschreiben. Und das ist natürlich konsequenterweise erstmal aufzuzeigen, dass es den modernen Staat nicht schon immer gab, sondern dass er sich in der Geschichte eben entwickelt hat. Und auch nicht irgendwie einfach so, sondern natürlich verknüpft mit bestimmten Interessen von bestimmten Leuten, die den Staat nutzen für sich. Also kann er auch überwunden werden, wenn er sich historisch entwickelt hat. Das ist natürlich nicht so einfach, aber grundlegend ist es erstmal, würde ich sagen, absolut möglich und der richtige Ansatzpunkt, so zu denken. Was Kropotkin hier, wie auch in den anderen Schriften, aber auch macht, ist, da den Staatssozialismus sehr klar vom Anarchismus zu unterscheiden, also eine Trennlinie aufzumachen und zu sagen, es unterscheidet sich einfach wirklich an dieser Frage, nimmt man Bezug auf den Staat, will man den beeinflussen, reformerisch, will man den übernehmen mit einer Revolution? Oder gibt es nicht andere Möglichkeiten der Selbstorganisation von unten, wo wir auch andere Institutionen einrichten, andere Beziehungen einrichten, die aber deswegen nicht Institutionen und Beziehungen der Herrschaft sind? Davon ist auch Kropotkin überzeugt, dass es möglich ist. Und er kritisiert auch den Staat, dass er genau solche anderen Verhältnisse, also autonome Selbstverwaltung in Kommunen, auch zerstört hat, als der Staat entstanden ist. Was Staat ist aus anarchistischer Perspektive, da könnte ich an anderer Stelle noch mal mehr dazu sagen, hier an der Stelle nur kurz. Dann noch ein Werk, was ich persönlich vorher noch gar nicht kannte. Also da war ich jetzt dann doch froh, dass ich da in der Vorbereitung noch mal reingeschaut habe. Ich habe das auch nicht ganz gelesen. Aber genau, ich fand es trotzdem interessant oder wurde mir noch ein bisschen was klarer, was Kropotkin halt macht. Nämlich hier in Landwirtschaft, Industrie und Handwerk versucht er tatsächlich auch, so ähnlich wie in Eroberung des Brotes, eine anarcho-kommunistische Gesellschaft eben zu skizzieren. Was sind so die Umrisse? Und da ist es auch kein Zufall, dass es so heißt, Landwirtschaft, Industrie und Handwerk. Um diese Bereiche geht es. Und Kropotkin denkt eben schon von dem aus, wo möchte ich denn hin? Und ein paar Eckdaten da drin, die ich auch total logisch finde, ist, dass er sagt, wir brauchen nicht diese Riesenstädte, wo die Armen in Slums leben und in den Fabriken mal lochen müssen, während irgendwie das Land total verödet. Es braucht eine Dezentralisierung der Industrie. Industrie ist eine gute Sache, aber wir brauchen vielleicht auch nicht alles. Es geht nicht alles zu dezentralisieren, jetzt ein Stahlwerk oder sowas in der Art, das kann man schlecht dezentralisieren oder zum Beispiel, was weiß ich. Eine Erzmine, die ist halt da, wo das Erz ist. So, also es gibt so bestimmte Faktoren, da kann man es nicht dezentral haben. Aber ganz viele andere Sachen, die lassen sich eben dezentralisieren. Da braucht man keine Riesenfabriken. Und das gilt heute genauso, wo Arbeitsschritte auch zerlegt werden können und theoretisch auch eben auf eine freiheitliche und dezentrale sozialistische Weise organisiert werden können. Und Kropotkin sieht da aber auch hier, wie bei den anderen Werken, den Menschen nicht jetzt als nur als Produzent oder Konsument, sondern als ganzen Menschen. Deswegen fordert er eben auch eine angenehme Tätigkeit für Menschen, mehr Freizeit und eben diese integrale Bildung, also dass alle möglichst viele verschiedene Sachen machen können. Er fordert auch ein Loslösen von kolonialen Abhängigkeiten, was ich auch für die Zeit sehr progressiv auf jeden Fall finde, und dann eben diese industrialisierten Dörfer, also eben eher so eine Dezentralisierung, damit auch eine Aufhebung dieses Gegensatzes und auch Konfliktes von Stadt und Land. Und auch diese Sachen sind sehr progressiv. Kropotkin hat da nicht jetzt direkt, er spricht jetzt da nicht so von der Bewahrung der Natur oder sowas, er spricht auch nicht von dem Aufhalten des Klimawandels, aber wenn wir das halt weiterdenken, was er hier macht, dann hat das ganz viele Aspekte, die auch eine viel ökologischere Gesellschafts- und Wirtschaftsform beinhalten. Dann ein Werk, was sicherlich auch die meisten von euch kennen. Ich denke, das ist wahrscheinlich hier auch sein bekanntes, die gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt. Das ist eine Form von politischer Anthropologie. Es ist erschienen in der Wissenschaftszeitung The 19th Century. Und darin begründet Kropotkin, angefangen eben bei den Tieren und ganz verschiedenen Tierarten, Spezien, dass es zwar Konkurrenz bei denen gibt, aber Kooperation eigentlich das entscheidende Prinzip ist für das Weiterkommen der Arten. Es gibt schon diese Kämpfe und Konflikte und Konkurrenz, das leugnet er überhaupt nicht, aber das Entscheidende ist tatsächlich die Kooperation. Und wenn man diesen Blick anlegt, sieht man, dass überall, wo wir hinschauen, in die Natur oder auch in menschliche Gesellschaften, tatsächlich Kooperation supreme ist. Sie ist ein Faktor für die Entwicklung, für den sozialen Fortschritt von Arten sozusagen und deswegen auch für die Menschen selber. Es ist natürlich ein bisschen schwierig, naturmäßige Sachen auf die menschliche Gesellschaft zu übertragen, was Kropotkin hier schon macht. Und es ist auch schwierig, alle möglichen Tierarten damit reinzuholen. Also ob die Ameisen jetzt kooperieren, das ist halt dann doch eine ganz andere Form, als wenn das zum Beispiel Primaten machen. So, das hat so verschiedene Sachen, die wir heute wissenschaftlich kritisieren müssten. Aber zur Zeit, wo das jetzt rauskam, war das mindestens so gut wie die anderen Evolutionstheorien, die es auch gab. Und dagegen richtet sich Kropotkin. Er richtet sich gegen den Sozialdarwinismus, eine Ideologie, die rechtfertigen soll, warum es nicht unmoralisch ist, dass Leute sich gegenseitig platt machen und konkurrieren, gegenseitig halt irgendwie bis aufs Messer aussaugen. Und der Sozialdarwinismus rechtfertigt das halt als natürliches Prinzip des Kampfes aller gegen alle. Wir sehen das ja schon in der Natur, was weiß ich, der Wolf frisst den Hasen und so weiter. So war damals die Erzählung. Und das ist halt sozusagen das, wo Kropotkin mit dieser Schrift halt ankämpft. Und übrigens, das wisst ihr wahrscheinlich auch, nicht gegen Darwin, sondern ganz mit Darwin argumentiert. Und dann das letzte Buch hier in der Liste und dann können wir vielleicht nochmal anders weitermachen. Also die Ethik, das ist sozusagen Kropotkins Alterswerk. Er hat es dann eben kurz vorm Tod geschrieben, also als er wieder in Russland war, 1923. Deswegen ist auch bloß der erste Teil von eigentlich so zwei Bänden dann erschienen. Bei dem zweiten gibt es nur Notizen. Und das setzt auch seine Gedanken von weiter vorn fest. Fort. Was er macht, ist eine materialistische und egalitäre, das heißt gleichberechtigte Ethik zu entwickeln. Materialistisch bedeutet, dass er eben nicht sagt, wir brauchen jetzt Gott, der uns jetzt irgendwie sagt, wie wir uns zu verhalten haben. Wir brauchen jetzt nicht irgendwie Kirchen oder so, die jetzt für die Moral sorgen und so weiter, sondern wir können es einfach davon ableiten, wie wir als Menschen drauf sind, wie wir miteinander umgehen. Und da sehen wir, was für uns ein gutes Leben ist. Kommunen können das. Menschen in Kollektiven können das für sich selber aushandeln und selber benennen, was sie als gut oder schlecht finden. Aber die Gleichheit ist eben der ethische Standpunkt, den er da auch bezieht. Und das finde ich einfach auch total genial, ne? Wenn wir halt sagen, nee, es braucht halt nicht einzelne Menschen oder andere Instanzen, Gesetzbücher, Kirchen, die uns halt sagen, was gut oder schlecht ist, richtig oder falsch. Sondern wir können das miteinander aushandeln, was wir als gut und schlecht empfinden. Und obwohl die Menschen sehr unterschiedlich sind, überall auf der Welt, würden sich eigentlich fast alle darauf einigen, was sie als schlecht empfinden. Dass man keine Menschen töten soll, ist jetzt nichts, wofür man einen Gott braucht, der das einem sagt, sondern es ist etwas, was die allermeisten Menschen einfach als logische Tatsache, als einen ethischen Standpunkt oder so begreifen würden. Und auch viele andere Sachen, die Frage der Gewaltausübung und so weiter, lassen sich daraus eben ableiten. Und sein Argument ist natürlich auch, dass diese Ethik wissenschaftlich begründbar ist und damit auch ein Bestandteil des Aufbaus einer neuen Gesellschaft. Diese Zitate könnt ihr euch gerne später dann nochmal anschauen. Wie gesagt, ich werde die Folien entweder zur Verfügung stellen oder ihr seht die auch in dem anderen Vortrag da am Link. Da könnt ihr das dann einfach nochmal nachlesen, wenn ihr darauf Bock habt. Okay, also ich fasse nochmal zusammen. Kropotkin kommt, dazu hatte ich jetzt nicht gesagt, eigentlich aus der Geografie. Ne? Er ist halt Geograf und dieses Studium der Welt und die Erfahrung, die er gemacht hat von anderen Ländern und also von anderen Landschaften, aber eben auch von den Leuten, die da leben und teilweise noch nie sowas wie einen Staat gesehen haben. Das verändert seine Perspektive auf die Welt. Er fängt plötzlich an, alles in Frage zu stellen, die Gesellschaft, in der er lebt. Und so kommt er dann eben zu dieser politischen Anthropologie, also was ist denn der Mensch halt, ne? Nicht jetzt, der Mensch ist an sich gut, der Mensch ist an sich schlecht, sondern diese Frage beschäftigt ihn, er will da weiterkommen und sich darüber Gedanken machen. Und auch die Geschichte der sozialen Bewegung, also dieses Werk zur Französischen Revolution, ne? Die versucht er ganz anders zu denken als die bürgerliche Geschichtsschreibung. Er macht eine Theorie über den Staat und damit auch eine Kritik am Staat, eine Theorie des Verhältnisses von Wissenschaft zu Anarchismus, dann auch eine Wirtschaftstheorie, ne, wie kann so ein anarchistischer Kommunismus funktionieren, eine Geschichtsphilosophie, also dieser Kampf zwischen eben freiheitlicher und autoritärer Tradition und auch noch an anderen Stellen, das zieht sich bei ihm so durch. Eingebettet in eine Menschheitsgeschichte, also schon diese Vorstellung, Menschheit entwickelt sich weiter, es braucht den sozialen Fortschritt und deswegen können wir uns organisieren, anders leben und für eine andere Gesellschaft kämpfen, um die Menschheit an sich auch weiterzubringen. Dann noch so ein Exkurs zur Literatur, den er macht. Aber ich glaube, also so wie ich Kropotkin jetzt verstehe in seinem Gesamtwerk und gelesen habe, ist das tatsächlich sozusagen sein letztes Werk, also die Ethik, tatsächlich für ihn das ist, was das Ganze zusammenhält. Ne? Also dieses tatsächlich ja, humanistische Anliegen, eine Gesellschaft zu ermöglichen, in der alle Menschen sich selber bestimmen können, in der sie Einzelne sein können, aber auch in Gemeinschaft, in der sie friedlich miteinander kooperieren können und solidarisch miteinander leben können. Das ist für ihn das Ideal, was er auch absolut für möglich hält. Und dafür gilt es, die Gesellschaft zu verändern. Und ich denke, deswegen beschäftigt er sich dann eben auch im hohen Alter dann nochmal mit dieser Frage. Ich denke, das ist tatsächlich so das größte Antriebsmoment für ihn hinter all diesen verschiedenen Themen, die er macht. Und deswegen habe ich diese Folie hier gemacht, einfach um euch das ein bisschen darzustellen, dass er tatsächlich in so ganz verschiedenen Bereichen sich Gedanken gemacht hat. Diese Bausteine fügt er die zusammen zu einer Theorie, zu einer anarchistischen Theorie, um die Welt zu erklären, in der wir sind und Möglichkeiten der Veränderung aufzuzeigen. Und das ist was Besonderes, was es auch öfters braucht und was er seinerzeit wirklich gut gemacht hat. Selbstverständlich sind viele Gedanken davon heute überholt. Viele Gedanken davon aber gibt es auch einfach in der linksradikalen Szene oder so, das sind da relativ selbstverständlich, weil wir einfach so tun, als wären die halt so vom Himmel gefallen und wären so da. Wenn wir da nachschauen und nachforschen, stellen wir halt fest, ja, es sind Praktiken, die Leute untereinander weitergeben, aber es sind eben auch immer wieder Leute, die darüber reden oder was festhalten, was halt auch wichtig ist, um diese Sachen weiterzugeben und weiter zu durchdenken und abzudaten. Okay, jetzt war ich schon relativ lang. Jetzt würde ich mal direkt irgendwie an Alge fragen, ob wir hier vielleicht einen Break machen oder ob ich versuchen sollte, dann doch noch irgendwie eine Viertelstunde zu reden und zum Abschluss zu kommen. In Anschluss jetzt an das alles, was ich euch gesagt habe, wir kommen vielleicht ja auch noch mal in der Diskussion drauf zurück. Wie schaffen wir das, eine Vorstellung von einer konkreten Utopie zu entwickeln, also einer Gesellschaft, die uns ein Vorbild sein kann, wie es anders werden kann. Nicht als schöner Traum, nicht als Wunschschloss, sondern als wirklich eine Vision, auf die wir unsere Sachen orientieren können. Und mit unsere Sachen, da meine ich die ganz vielen kleinen Sachen, die ich vielleicht oder ihr vielleicht auch macht. Dass ihr in der einen oder anderen Gruppe ist, die sich engagiert, dass ihr versucht, euer unmittelbares Umfeld zu gestalten, dass ihr vielleicht mal eine direkte Aktion macht, dass ihr Kritik übt, dass ihr was anderes verwirklichen wollt und so weiter. Diese ganzen vielen kleinen Sachen, die wir machen. Ich glaube, darum geht es in einem anarchistischen Sinne. Da kommt die Veränderung her. Und das ist natürlich schwierig. Es liegt nicht in unserer Macht, alles zu verändern. Aber ich glaube, darum geht es auch nicht, sondern es geht darum, dass wir Wege finden, einerseits in dieser Welt selber klarzukommen und auch eben mit bestimmten Vorstellungen, wie wir leben wollen, was wir für ein gutes, lebenswertes Leben für alle halten, wie wir damit umgehen können und das verwirklichen können, weil da geht es um ganz konkrete Leute, ihre Probleme, ihre Bedürfnisse. Und wie wir es trotzdem schaffen, eben diese Sachen zusammenzuführen und zusammenzudenken auf die Gesellschaftsveränderung insgesamt. Und das würde ich jetzt als konkrete Utopie bezeichnen. Ich nenne das libertären Sozialismus, weil Sozialismus eine Gesellschaftsform ist, in der wir eben anders produzieren, dezentral natürlich im anarchistischen Sinne, aber wo die Menschen auch eine gleiche Würde bekommen sollen und wo sie eine gleiche politische Teilhabe haben können. Also nicht nur Sozialismus im ökonomischen Sinne, sondern auch ethisch und politisch, also wie wir Dinge managen. Das umfasst es und libertär ist er eben, weil er sich nicht über den Staat realisiert, sondern weil er von unten autonom aufgebaut werden kann und auch nur gegen Zentralismus und Autoritarismus erkämpft werden kann. Kropotkin hat es aber immer abgelehnt zu sagen, dass seine Vorstellungen utopisch sind. Ja, weil das war immer der Vorwurf der Marxisten an die Frühsozialisten, ne, die auch wirklich tatsächlich ein bisschen verschwurbelte Utopien teilweise konstruiert haben. Gab es eben diesen Vorwurf, ja, das ist ja utopisch, also nicht realistisch oder so, nicht machbar. Und deswegen wehrt sich Kropotkin ganz stark dagegen, sagt, ich mache keine Utopie, ich beschreibe nicht eine Welt, wie sie irgendwie schön wäre oder theoretisch, hypothetisch oder was weiß ich sein könnte, sondern ich versuche, eine Gesellschaft zu beschreiben, die realistischerweise möglich ist, die auch machbar ist. Und klar, wenn wir dafür kämpfen, kommen wir ganz schnell an Grenzen. So, da sehen wir, wie krass der Kapitalismus ist, da sehen wir, wie die Staatsmacht alles durchreguliert, uns entgegentritt, da sehen wir, wie stark das Patriarchat immer noch ist und so weiter halt, ne? Aber das macht die Vorstellung nicht automatisch unrealistischer, sondern es wirft die Frage auf, wie wir uns organisieren können, wie wir solche Gedanken verbreiten können, wie wir Wege aufzeigen können, dass es anders geht. Deswegen würde ich das, was als Kropotkin macht, doch auch als konkrete oder als Entwurf einer konkreten Utopie bezeichnen. Und wie kommt man dahin? Da gibt es halt eigentlich im Grunde genommen ja zwei Richtungen. Entweder man analysiert eben die Gesellschaft, in der man ist, überlegt sich dann, okay, wie kann sich verändert werden? Und daraus entwickelt sich dann auch die Vorstellung, wie es anders werden kann. Oder eben andersrum. Wir haben erst eine Vorstellung, wie eine andere Gesellschaft aussieht. Überlegen dann, wie eine Transformation, eine grundlegende Veränderung dahin geschehen kann und dann verändert sich auch der Blick auf die Gesellschaft, in der wir leben. Man könnte meinen, der erste Weg sozusagen ist so der marxistische, ne, Gesellschaftsanalyse. Wenn wir die Gesellschaft verstehen, dann wird sich der Weg aufzeigen, wie die Dinge sich verändern und daraus ergibt sich dann, wo wir hinkommen können. Man könnte meinen, das Anarchistische oder was Kropotkin macht, ist eigentlich genau andersrum, von dem, wo wir hinwollen, auszudenken. Und ich würde das gar nicht werten, sondern ich finde eigentlich, dass es auch Sinn macht. Warum nicht? Also, wenn es eben gut, wenn es jetzt gut unterfüttert ist, dann sollten wir auch davon ausgehend denken, wo wir hinwollen. Und das fällt uns natürlich unheimlich schwer. Da ist unser Denken und unser Fühlen, unsere Vorstellungen sind da total begrenzt. Und gerade darum geht es uns, geht es darum, diese Vorstellung zu erweitern, wo wir tatsächlich hingelangen können. Denn das verändert auch, wie wir heute handeln. Aber es stellt sich natürlich trotzdem die Frage, ist es sozusagen idealistisch? Ist es so, wie zum Beispiel Wilhelm Weitling, so ein früher Kommunist, in dem einen Buch geschrieben hat, das ist sein Titel, Die Menschheit, wie sie ist und wie sie sein sollte. Also messen wir dann die Gesellschaft heute nur an irgendeinem fernen Ideal, was wir total romantisch verklären? Das ist natürlich so eine Gefahr, der Sozialisten immer wieder unterlegen sind. Und ich würde sagen, tatsächlich macht Kropotkin beides, ne? Er hat diese Vision von einer konkreten Utopie, einem libertären Sozialismus, anarcho-kommunistische Gesellschaft, überlegt sich, wie die Gesellschaft dahingehend verändern werden müsste und auch wie die Gesellschaft jetzt ist. Aber er macht auch das andere gleichzeitig. Er kritisiert die Gesellschaft, in der wir leben, sucht da aber Potenziale für die Veränderung und daraus leitet sich dann auch das ab, wo wir hinkommen können in diese konkrete Utopie. Das heißt, das ist meiner Ansicht nach tatsächlich ein komplexes Transformationsverständnis, ein komplexes Denken davon, wie sich die Gesellschaft grundsätzlich verändern lässt. Das finde ich stark. So, also auch wenn wir heute sagen könnten, viele Sachen würden wir heute wieder anders denken oder vielleicht auch kritisieren und so weiter, das gehört auf jeden Fall dazu. Aber für seine Zeit, für das, was Kropotkin da macht, wie er an die Sachen rangeht, finde ich das tatsächlich richtig stark. So, Und da gibt es halt ein paar Grundannahmen, denen ich persönlich absolut zustimme. Nämlich zu sagen, so eine andere Gesellschaft, die geht halt nicht einfach irgendwie aus der Herrschaftsordnung hervor, in der wir leben. Sie kann sich nur dagegen und jenseits davon entwickeln. Aber nicht in so einem Traum, sondern auch bei den Dingen, die auch da sind. Und Staat, Kapitalismus sind eben keine Voraussetzungen dafür. Die sind nicht notwendig, damit wir eben zu einer erstrebenswerten Gesellschaft kommen. Wir können uns außerhalb und gegen von denen organisieren. Was das genau heißt, wie wir das machen, steht natürlich auf einem anderen Blatt. So, und für Kropotkin ist es ganz klar so, dass wir solche erstrebenswerten Beziehungen, also solidarische, freiheitliche, gleichberechtigte Beziehungen, dass wir die parallel heute entwickeln können und auch Institutionen. Ich meine, da unterscheidet sich natürlich der anarchistische Kommunismus von jetzt individualanarchistischen Strömungen oder so, die halt sehr grundsätzlich, viel grundsätzlicher gegen Institutionen sind. Das ist aber dann ein anderes Thema. Und trotzdem ist das Ganze eben keine Reform. Ne? Es ist nicht die eine Revolution, wo dann der Umschwung kommt, aber es ist trotzdem auch keine Reform, die über die bestehenden Institutionen geht, sondern es geht um eine Umfunktionierung oder Umstrukturierung eben der Dinge, die da sind, dass wir die anders nutzen. Und das nennen die halt, also auch andere Anarcho-Kommunistinnen, Reorganisation der gesamten Gesellschaft. Also zum Beispiel eine Schule, ne, ist heute halt ein hierarchisches System. Aber grundsätzlich ist es ja strebenswert, in einer anderen Gesellschaft auch irgendwelche Ausbildungsinstitutionen zu haben. Wie kann man so eine Schule ganz grundsätzlich umstrukturieren? Oder ein Krankenhaus ist ein krass hierarchisches System. Warum sollte das auch nicht auf eine gleichberechtigte Weise und selbstverwaltet organisiert werden? Genauso natürlich alle Produktionsstätten. Da gäbe es ganz viele Möglichkeiten, dass die in die Selbstverwaltung eben der Arbeiterinnen übergehen, die teilweise vielleicht sogar besser wissen, wie sie produzieren wollen und können. Das ist jetzt nur als ein Beispiel. So, diese ethische Dimension, die spielt halt eine große Rolle bei Kropotkin, also zum Beispiel die Würde aller Menschen, deren ihre Lebensbedingungen und auch eben durchaus die individuelle Selbstbestimmung, dass sich alle Menschen selber entfalten können, ihr Leben selber bestimmen können, das ist das Ziel auch des anarchistischen Kommunismus. Nicht irgendein die sozialistische Gesellschaftsding, sondern wir alle als einzelne, ganz bestimmte Menschen. So, die ethische Dimension, die beinhaltet auch den Aspekt der Entfremdung. Also Kropotkin kritisiert das sehr scharf, dass die Leute halt eben an der Maschine halt einfach degenerieren, ne? Dass es halt kein lebenswertes Leben ist, wenn sie sich in maschinelle Rhythmen zum Beispiel irgendwie pressen. Oder wir heute so viel vor irgendwelche Computer- und Online-Meetings oder so ein Kram. Das entfremdet uns und das soll abgebaut werden in einer anderen Gesellschaft. Wir sollen Beziehungen zueinander und zu anderen Menschen und auch zu der Umwelt halt haben. Und das bedeutet auch ein holistisches Weltverhältnis. Also holistisch heißt halt ganzheitlich. Ganzheitlich wird immer so ein bisschen so hippie-mäßig verklärt halt, so spirituell. Aber das muss gar nichts Spirituelles sein. Das kann was ganz Materialistisches sein, dass wir eine Beziehung haben zu der Welt um uns herum. Und das ist nicht irgendwas, was noch dazukommt, so ein Nice-to-Have-Ding, sondern das ist ganz entscheidend, dass wir solche Beziehungen aufbauen, dass wir die Entfremdung überwinden in ein Stück weit, in der wir stehen, weil sonst können wir auch keine emanzipatorischen Kämpfe führen. Dann gibt es eine politische Dimension des kommunistischen Anarchismus. Das ist eben dieses Konzept der Föderation autonomer Kommunen. Ne? Also wirklich Kommunen von, Kropotkin nennt da keine Zahl, aber lass es 1000 Leute sein. Lass es 5000 Leute sein, die eine Kommune bilden, in dieser Kommune sich direkt begegnen können, direkt sich selber bestimmen können. Und das soll eben was anderes sein als politische Herrschaft. Es soll eben eine wirkliche Selbstorganisation oder Selbstverwaltung so einer Kommune sein. Aber nicht alle kochen ihre Süppchen, sondern selbstverständlich sind die zusammengeschlossen, sind die föderiert. Und so könnte es eben sein bis zur gesamten Welt hin, dass alle Menschen in solchen Kommunen sind, die auch wechseln können, da mitmachen können. Das ist sehr wichtig, dass man die auch wechseln kann, wenn man halt aus irgendwelchen Gründen nicht klarkommt. Und das ist auch ein komplexes Verständnis von Gesellschaft. Das bedeutet einfach, uns alle in solche Netzwerke eingewoben zu denken. Und wir sind ja auch nicht nur in einer Kommune, sondern wir wohnen zum Beispiel in einem Stadtteil, haben hier in Kropotkins Vorstellung so 3, 4 Arbeitsplätze. Im Herbst gehen wir halt mit Leuten aufs Feld irgendwie, im Winter sind wir vielleicht ein bisschen an der Maschine irgendwie und so machen halt verschiedene Tätigkeiten. Und auch nach unseren, wie wir drauf sind, nach unseren Leidenschaften oder so, haben wir verschiedene Gruppen und sind sozusagen in ganz verschiedenen Formen von Kollektiven eingewoben. Genau, das beinhaltet für Kropotkin auch die Abschaffung der Grenzen und die Auflösung des Staates, weil er sagt, es geht anders. Die ökonomische Dimension des kommunistischen Anarchismus ist eben die Dezentralisierung der Produktionsstätten. Davon habe ich vorhin schon was gesagt. Die Auflösung dieser Arbeitsteilung. Dann nicht nur diese Zusammenlegung der Produktion und des Konsums, sondern die Kommunen sollen selber für sich produzieren und da eben quasi auch Beziehungen zwischen den Leuten stiften. Andere Formen von Bildung, ganz klar bedingungslose Versorgung aller Gesellschaftsmitglieder, Abschaffung des Lohnsystems, des Geldes und auch der Bewertung von Arbeitsleistung überhaupt, Produktion nach Konsum, und Konsum nach Bedürfnissen und Fähigkeiten, das glaube ich, kennen viele von euch auch. Und für ihn ist auch die absolute Voraussetzung, dass dazu der gesellschaftliche Reichtum eben angeeignet werden muss, dass er nicht verstaatlicht werden soll, sondern uns eben allen zur Verfügung stehen soll. Wie das eingerichtet werden kann, ist dann Diskussionspunkt. Und dann gibt es noch so eine juristische Dimension. Da tritt er für die Abschaffung der Polizei, Gerichte, Gefängnisse ein. Die eigentliche Frage, wie sich das anders organisieren lässt, ist eine total berechtigte Frage und auch eine total wichtige Frage. Aber das Wichtige im Anarchismus ist, oder auch bei Kropotkin, dass er diese Frage eben erst aufwirft, indem er sagt, dass es möglich ist, ohne Polizeigerichte und Gefängnisketten trotzdem Gerechtigkeit herzustellen. Nämlich eben durch solche freien Vereinbarungen und so eine Form von Gewohnheitsrecht, wo Menschen direkter Dinge ausmachen. Okay, das überspringe ich kurz. Also soziale Revolution, das könnte ich auch noch was dazu sagen, aber schicke ich euch vielleicht einen anderen Vortrag von ihm hier rum. Kropotkin wird eben auch wiederentdeckt, wieder angeeignet und das liegt daran, weil er ja, wie ich bei diesen bunten Kugeln vorhin aufgezeigt habe, in so ganz verschiedenen Themenfeldern unterwegs waren. Also zum Beispiel die politische Anthropologie, da gibt es ein total gutes, kurzes Buch von Michael Tomasello, warum wir kooperieren und das ist auch so ein Evolutionsbiologe, der ganz sehr klar wissenschaftlich eben Kooperationen bei Primaten und dann auch bei Menschen erforscht und das auf eine wissenschaftliche Ebene stellt. Und das ist ein aktueller Wissenschaftler. Oder was die Menschheitsgeschichte angeht, hat zum Beispiel James Scott jetzt auch vor nicht langer Zeit ziemlich gutes, finde ich auch, zivilisationskritisches Buch geschrieben. David Graeber hatte ich ja schon erwähnt. Eric Selbin, das ist auch so einer, der so eine Geschichte von unten Ansatz hat, wie Kropotkins Werk bei der Französischen Revolution. Oder auch Benedict Anderson, der Nationalstaat als Konstrukt eben herausstellt und kritisiert. Das knüpft zum Beispiel auch an der Staatstheorie an. Die beziehen sich jetzt nicht alle direkt auf Kropotkin, aber die knüpfen an Gedanken an, die er auch schon vorher gedacht hat. Und das zeigt auch eben die Bedeutung, die er hat und dass es seiner Zeit da auch voraus war. Und das ist vielleicht der letzte Punkt. Gibt es auch so eine Aneignung von Kropotkin auf so populärwissenschaftliche Weise, zum Beispiel bei diesem Rutger Bregmann. Also ich habe diese beiden Bücher gelesen. Das waren hier, wie ihr seht, auch so Spiegel-Bestseller, also in Millionenauflagen und so. Und Rutger Bregmann fordert hier eigentlich sozusagen Sachen, die eigentlich wie so ein Update einfach von Kropotkins Theorie wirken. Also hier geht es darum, wie der Titel ja sagt, um so eine politische Anthropologie aufzuzeigen, dass Menschen eigentlich gut sind. Hier geht es eben um die Forderung eben einer Arbeitszeitverkürzung, bedingungsloses Grundeinkommen. Und ich kritisiere das halt ganz grundsätzlich, weil das Problem ist, dass der Autor halt einfach total verschleiert, woher er seine Ideen bezieht. Und ich habe es hier drunter geschrieben. Ich glaube, das eine ist ganz klar eben die Gedanken von Kropotkin in die Eroberung des Brotes. Das andere sind die Gedanken, die er in gegenseitige Hilfe entwickelt. Und das ist einfach mies, dass er die nicht nennt, weil ich glaube, dass es tatsächlich einfach geklaut hat. Und er hat es aber leider eben auch ziemlich schlecht geklaut, denn er glaubt, dass eben nur gute Ideen die Welt verändern. Und das war was, was Kropotkin nie gesagt hat. Kropotkin war nicht der Meinung, dass gute Ideen die Welt verändern, sondern Kropotkin war der Meinung, dass soziale, selbstorganisierte Bewegungen die Welt verändern. Und dafür brauchen sie Ideen oder Theorie. Und außerdem, es gibt der Rutger Bregmann hier einfach die Tatsache, dass wir halt einen Klassenkampf brauchen, also eine Abschaffung der privilegierten, ökonomisch und politisch herrschenden Klassen, um solche Vorstellungen zu verwirklichen. Darauf geht er mit keiner Silbe drauf ein und deswegen macht er eben nicht das, was Kropotkin macht, aber er klaut seine Gedanken und macht da halt ein paar Bücher, die er halt gut verkaufen kann. Und es zeigt aber eben trotzdem, dass da bei Kropotkin irgendwie was dran ist, was dann halt so ein Clown auch noch vermarkten kann. Also auch in unserer heutigen Zeit, was uns eben so Handwerkszeug geben kann, damit wir auch Möglichkeiten der Veränderbarkeit der Gesellschaft, in der wir heute sind, halt aufzeigen können.